Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Wohin gehst du? Zur Bank. Bring Geld mit. Wir haben kein Geld mehr. Warum gehst du denn zur Bank? Ja, ich will doch mit Preuß sprechen über meine nächste Kurzgeschichte. Habe ich das nicht gesagt? Doch, aber ich habe es dir nicht geglaubt. Meinst du nicht, dass er sehr ungehalten sein wird? Ja, warum sollte er? Wenn du ihm die Geschichte so erzählst, wie du sie mir erzählt hast, wird er anfangen, an deiner Redlichkeit zu zweifeln. Ja, das liegt aber dann an ihm. Ich habe als Schriftsteller einen untadeligen Ruf. Und dazu beigetragen hat auch immer die Gründlichkeit meiner Recherchen. Und ich will auch dieses Mal nur recherchieren. So kommt es mir aber nicht vor. Ach, Angelika. Entschuldige, wenn ich dir sage, dass ich deine Geschichte diesmal gar nicht verstehe. Da gibt's doch gar nichts zu entschuldigen. Natürlich hängt die Geschichte ohne die Mitwirkung von Preuß völlig in der Luft. Sie kann nur durch seine Hinweise perfekt werden. Jonathan, du hast das Gespräch, das du mit Herrn Preuß zu führen gedenkst, mit mir geprobt. Ja. Ich habe so reagiert, wie ich denke, dass der Filialleiter einer Bank reagiert, in dessen Räumen du schon Lesungen abgehalten hast. Mit Geduld reagiert. Ja, ja. Ich weiß aber gar nicht, ob Herr Preuß diese Geduld hat. Er könnte dich auch missverstehen. Er könnte den Eindruck haben, und das ist das Schlimmste, er könnte den Eindruck haben, dass er dich missverstehen soll. Nein, nein, der soll mich verstehen. Jonathan, das ist alles sehr doppelbödig. Es verunsichert mich. Wie muss es ihn erst verunsichern? Gute Kriminalgeschichten sind selbstverständlich doppelbödig. Und dass sie verunsichern, das ist Voraussetzung. Du siehst, wie souverän und ruhig ich bin, wenn er so reagieren sollte wie du jetzt. Gute Kriminalgeschichten sind selbstverständlich doppelbödig. Und dass sie verunsichern, das ist Voraussetzung. Das werde ich ihm sagen. Es ist ja auch nicht in deiner Stimme oder in deiner Haltung, was einen beunruhigt. Sondern in der Geschichte selber. Er kann sie ja korrigieren, die Geschichte. Kann ja eine andere Wendung geben, sie für gegenstandslos erklären. Ich will ja nur die Informationen eines Fachmannes über einen ausgeklügelten Bankraub. Nicht wahr? Und wenn er sie mir verweigert, dann habe ich Pech gehabt. Naja. Es ist wahr, eine Frage ist nicht strafbar. Und wenn du sie stellst, schon gar nicht. Du könntest ebenso einen Psychiater über die Psyche eines Mörders befragen, ohne in den Verdacht zu kommen, selber einen Mord zu planen. Siehst du? Trotzdem, Jonathan, ganz emotional muss ich dir sagen... Nein, bitte sag es nicht. Die Kriminalität in meiner Geschichte soll nur logisch sein. Verstehst du? Zwingend, strukturell fehlerlos, im Sinne höherer Mathematik. Emotionen haben darin nichts zu suchen. Ich wollte ja nur sagen, dass ich verstehen kann. Verstehen könnte. Falls Das ist mir bei aller Undeutlichkeit fast schon zu deutlich, Liebes. Und ich muss auch gehen. Ich will ihn ja nicht warten lassen. Morgen, Herr Schwing. Guten Morgen, Herr Preuß. Ich habe Ihre Unterlagen gleich mitgebracht. Sehr aufmerksam. Aber wir brauchen sie vielleicht gar nicht. Ach. Wie schön für Sie. Haben Sie wieder mal eine Lesung ins Auge gefasst? Ich meine, ich will gern mit der Direktion sprechen. Alle Institute, die mit Kunst und Literatur rein gar nichts zu tun haben, geben sich leidenschaftlich gern den Anschein, ohne sie nicht existieren zu können. Naja, diese Minderwertigkeitskomplexe sind ja ganz verständlich. Umgekehrt sollen ja Künstler auch nichts gegen das Geld haben, ne? Ich meine, was keine Anspielung auf Ihren Kontostand ist. Na, ich bin nicht wegen einer Lesung hier. Ach nein. Nein, nein. Es handelt sich darum, dass Sie mir vielleicht ein paar Informationen geben können, wie sich ein Bankraub völlig jenseits der bekannten Praktiken bewältigen lässt. Das ist ja wohl ein Scherz. Nein, nein. Sehen Sie, Herr Preuß, ich will weg vom Klischee. Was liest und hört man denn? Brutale Überfälle, schweißtreibende Arbeit am Bohrgerät, rücksichtslose Geiselnahme, ja, kaltblütiger Mord. Schrecklich, schrecklich. Das ergibt doch keine intelligenten Geschichten. Keine, die man mir abnimmt. Um originelle und intellektuell gesicherte Konstruktionen zu erarbeiten, muss man die ausgetretenen Pfade verlassen und den Fachmann fragen. Hä? Also ein Bankräuber? Nein, nein, eben nicht. Ein Bankräuber hat nicht annähernd die Kenntnis eines Bankdirektors. Ein Bankräuber, der weiß so viel wie ich, nämlich nichts. Und seine Beobachtungen, die bleiben oberflächlich, selbst wenn er große Ausdauer hat. Er kann recherchieren, wann Geldtransporte kommen, ob man besser vom Keller oder vom benachbarten Massagesalon durchbricht, wann die wenigsten Kunden kommen und wo sich die Alarmanlagen befinden. Was ist das aber im Vergleich zu dem, was Sie wissen? Richtig. Wissen Sie, welche Ausgangsposition mir vorschwebt? Nein. Mir schwebt Folgendes vor. Ein Kriminalschriftsteller von untadeligem Ruf, verheiratet, zwei Kinder, literarisch akzeptiert, selbstverständlich nicht vorbestraft, aber von seinen Einnahmen nicht ohne Mühe lebend, sucht den Leiter einer Sparkasse auf und bittet um Informationen für einen unblutigen, aber hundertprozentigen Bankraub. Er will keinen Fehler machen. Kein verantwortungsvoller Bankangestellter wird sich darauf jemals einlassen. Der Schriftsteller kann den Bankdirektor davon überzeugen, dass er rein literarische Absichten verfolgt. Entschuldigen Sie, die Wespe macht mich ganz verrückt. Ja, sie riecht die Zuckerreste in der Kaffeetasse. Ja. Das Personal darf hier frühstücken und wenn das Fenster auf ist... Also, ich glaube, entschuldigen Sie, ich stelle das erstmal weg. Bitte. Wissen Sie, das Fenster darf eigentlich gar nicht geöffnet werden, es sei denn, es herrschen Außentemperaturen von über 30 Grad. Sehen Sie, das wäre so ein Detail. Welcher Bankräuber weiß das? Na, jeder, wenn er Lust hat. Es steht in den allgemeinen Betriebs- und Belüftungsvorschriften, die nicht der Geheimhaltung unterliegen. Und jeder Azubi mit nach Hause nimmt. Jeder Auszubildende. Warum auch nicht? Die Eisenstäbe sind ja stabil. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Der Schriftsteller kann den Bankdirektor davon überzeugen, dass er rein literarische Absichten verfolgt. Ach so, ja. Ja. Ja, aber das ändert ja auch nichts. Er kennt ihn so gut wie Sie mich. Ja. Aber was will er denn wissen? Der von mir erfundene Schriftsteller erzählt dem von mir erfundenen Bankdirektor von einem Schriftsteller, der einen Bankdirektor so weit bringt, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Obwohl der Schriftsteller selber anfangs nichts anderes wollte als ein paar Informationen für seine literarische Arbeit. Ja, Moment, das ist mir zu hoch. Von welchem Schriftsteller sprechen Sie denn? Sie sind einer und dann erfinden Sie einen und der erfindet auch noch einen. Ja, das soll die Fiktion verdeutlichen. Aha. Naja, ist ja auch egal. Erfinden können Sie ja, was Sie wollen, aber ein nicht erfundener Bankdirektor wird einem nicht erfundenen Schriftsteller nichts verraten, was gegen die Interessen seiner Bank verstößt. Ich rede ja von meiner Geschichte, nicht von der Wirklichkeit. Also diese Wespe, die macht mich doch, Fräulein Schneider. Würden Sie mal schnell die Tassen aus dem Zimmer holen, ja? Ja, sofort. Also, lieber Herr Schwing, wenn ich ehrlich sein soll, ich verstehe Sie gar nicht. Ich meine, vielleicht... Entschuldigung. Das soll doch immer gleich weggeräumt werden. Was ist denn das für eine Ordnung? Verzeihung. Also, lieber Herr Schwing, wenn ich ehrlich sein soll, verstehe ich Sie gar nicht. Vielleicht ist das Kunst, vielleicht ist das Literatur. Mit der Wirklichkeit des Bankwesens hat es nichts zu tun. Das nehme ich in Kauf, wenn eine hübsche Geschichte dabei herauskommt. Naja. Was verdienen Sie denn so dran? Entschuldigen Sie, dass ich jetzt lachen muss, das können Sie erst verstehen, wenn ich Ihnen den Anfang der Geschichte so erzähle, wie er mir vorschwebt. Ja, dann erzählen Sie doch mal, erzählen Sie. Ja. Nachdem der Bankdirektor dem Kriminalschriftsteller aufschlussreiche Hinweise über das Innenleben seiner Bank gegeben hat, spielt sich folgender Dialog ab. Bankdirektor, was verdienen Sie denn an so einer Geschichte? Der Autor, 4.000 Mark. Bankdirektor, und warum wollen Sie 4.000 Mark verdienen? Wenn Sie die Geschichte realisieren, springt dort das Hundertfache dabei heraus. Also, Herr Schwing, Sie stellen hier Bezüge her, die ich mir verbitten muss, ja? Deshalb habe ich nicht gefragt. Ja, und deshalb habe ich nicht gelacht. Warum sind Sie denn gleich so böse? Ich rede doch nicht von Ihnen und mir, sondern von meinem erfundenen Kriminalschriftsteller und dem erfundenen Bankdirektor. Ja. Und die beiden machen gemeinsame Sache. Oder vielleicht nicht? Ja, sie gehen ja kein Risiko ein. Wenn Täter und Opfer ein bis ins letzte ausgeklügeltes Konzept verfolgen und obendrein durch ihre Position in der bürgerlichen Gesellschaft abgesichert sind, was sollte denn dann noch schiefgehen, nicht? Sind Sie manchmal allein in der Bank? Ja, es kommt vor. Dienstags früh zum Beispiel? Woher wissen Sie das? Ich sehe Sie reingehen, früh um 7 mit der Putzfrau. Ja, das ist richtig. Ich mache das im Wechsel mit meinem Vize. Dienstags und freitags kommt die Putzfrau. Wenn sie gegangen ist, arbeiten wir liegengebliebene Vorgänge auf, bis die ersten Angestellten kommen. Na bitte. Na, was heißt hier na bitte? Glauben Sie, ich öffne in der Zwischenzeit für einen Bankräuber? Ja, irrtümlich. Ich kenne die Putzfrau. Ja, und was nützt Ihnen das, wenn Sie sie nicht sehen? Nehmen wir doch an, sie hat etwas liegen gelassen. Sagen wir den Regenschirm. Sie klopft am Personaleingang und der Personaleingang hat keine Glasscheibe. Mhm, für solch einen Fall haben wir ein Klopfzeichen vereinbart. Ja, ich kenne es. Bitte? Ich meine, wir nehmen an, ich kenne es. Wäre das denn ausgeschlossen? Ich mache früh zwischen 7 und 8 öfter seinen Lauf durch den Park. Das ist sehr gesund für einen Schreibtischmenschen, glauben Sie es mir. Natürlich muss ich verschnaufen, denn ich bin ja nicht mehr jung. Ich verschnaufe also hinter den Büschen. Da sehe ich die Putzfrau, die den Regenschirm vergessen hat, klopfen. Ich merke mir das. 2-mal schnell, Pause, dann 3-mal schnell. Und am nächsten Dienstag klopfe ich. Ich überwältige sie. Zum Schein natürlich nur, denn sie erwarten mich ja, es ist ja alles verabredet, und ich zwinge sie, den großen Tresor zu öffnen. Ich fessle sie und verschwinde, sagen wir, mit einer Million. Köstlich. Also Ihre Geschichten gefallen mir immer wieder. Ja, sie werden Ihnen noch besser gefallen, wenn Sie den Schluss gehört haben. Der Polizei geben Sie natürlich eine völlig unzutreffende Täterbeschreibung. Sobald sich die Wogen geglättet haben, bekommen Sie die Hälfte des Geldes. Den in Filmen und Romanen so viel strapazierten lächerlichen Streit um die Beute wird es zwischen so zivilisierten Menschen wie uns nicht geben. So, so. Oder? Ja, aber das ist doch Unsinn. Eben. Ich meine, Ihre Geschichte ist Unsinn. Also machen Sie mich bitte nicht konfus, Herr Schwing. Einmal reden Sie von mir und Ihnen. Ich meine, von sich wollte ich sagen, von mir und sich und dann wieder von einem erfundenen Schriftsteller, der sich einen Schriftsteller ausdenkt, der mit einem erfundenen Bankdirektor gemeinsame Sache macht. Also ich bin kein erfundener Bankdirektor und ich gebe Ihnen auch keine Informationen für einen Bankraub. Doch. Bitte? Sie haben schon die Klopfzeichen. Also misstrauen Sie mein Verbrauch. Ich meine, missbrauchen Sie mein Vertrauen nicht. Es wäre doch lächerlich, daraus Schlüsse zu ziehen. Aber es geht. Was geht? Was ich sagte? Naja, also gut, von der inneren Logik her vielleicht, aber es scheitert an der Redlichkeit eines Bankbeamten. Also da ist dieses Vieh schon wieder. Da, flüssiger Zucker auf dem Tisch. Macht die Wespe Sie nervös oder ich? Die Wespe natürlich. Was dachten Sie denn? Ja, ich hoffte auch, dass es nur die Wespe ist, denn ich habe noch Fragen. Bitte. Es wird Ihnen ja bekannt sein, Herr Preuß, dass das, was Sie Redlichkeit nennen, nur eine Schicht ist. Eine dicke oder dünne, je nachdem. Ja, ja, je nachdem. Ja, ich will auch gar nicht zu weit ausholen, weil ich sie immer unruhiger werden sehe. Der von mir erfundene Bankdirektor hat selbstverständlich eine dicke Schicht. Hinter dieser Schicht aber ist jeder Mensch ein potenzieller Verbrecher. Das ist psychologisch völlig unbestritten. Sehr verschiedene Faktoren können dazu beitragen, dass die Schicht reißt, platzt. Frage, was kommt heraus? Ich will es Ihnen sagen, hinter der dicken Schicht von Redlichkeit hat mein erfundener Bankdirektor selbstverständlich ein manchmal recht unredliches Innenleben. Natürlich ist es immer noch 1000-mal redlicher als zum Beispiel das Innenleben eines potenziellen Verbrechers, der ohne die vielen Schutzschichten sozialen Wohlverhaltens und der Steuerung ethisch-charakterlicher Qualität auskommen muss. Die Träume des Bankdirektors mucken sozusagen nur auf. Gegen Außenpanzerungen wie Erziehung zur Ehrlichkeit, Bankvorschriften, Dienstauffassung und die Angst, erwischt zu werden, haben Sie keine Chance. Mein Bankdirektor hat seinen Träumen noch nicht einmal gestattet, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das schafft der Kriminalschriftsteller. Aus der Dunkelheit der Seele, ans grelle Licht der Außenwelt gezerrt, benehmen sich die Träume des Bankdirektors plötzlich wie ungezogene Kinder. Jawohl, schreien sie, wenn die Putzfrau gegangen ist. Warum zögerst du? Welches Gehalt, glaubst du, wirst du bis zu deiner Pensionierung erreichen? Lächerliche 5000 vielleicht? Der Bankdirektor ist aus dem Gleichgewicht gebracht. Selbst eine Wespe, die Zucker nascht, macht ihn nervös. Ah. Bei Ihrem erfundenen Bankdirektor ist auch eine Wespe? Ja, ich möchte Sie in meine Geschichte übernehmen, wenn Sie gestatten. Was halten Sie von meinem Psychogramm eines Bankdirektors? Es ist interessant. Und wissen Sie warum? Es gibt mir Einblicke in die Arbeit eines Schriftstellers. Davon weiß man ja gar nichts. Man liest, was er geschrieben hat, aber man weiß nicht, wie es zustande gekommen ist. Ich meine, was auf dem langen Weg vom Nichts bis zur abgerundeten Geschichte passiert ist. Meine Arbeit ist nachvollziehbar. 2 und 3 ist 5. 8,5% von 1000 Mark sind 85 Mark. Gewinn wird erzielt, wenn man für Geldeinlagen weniger Zinsen gibt, als man für geliehenes Geld nimmt. Was Sie dagegen alles an Fantasie und Psychologie aufbringen müssen, erstaunlich, erstaunlich und entmutigend. Denn lohnt sich das? Was können Sie schon verdienen? Ich meine... Sehen Sie, jede gute Geschichte hat einen Sog, dem sie nicht entkommt. Und die handelnden Personen entkommen ja auch nicht. Man braucht dann nur noch die Zwänge zu beschreiben. Sie zum Beispiel. Sie öffnen Ihren Kragen. Ja. Und Sie schließen das Fenster. Das ist paradox, nicht wahr? Das ist eine typische nervliche Fehlleistung. Sie wollten, wenn es geschlossen gewesen wäre, das Fenster öffnen, aber die Aktivität ist nicht mehr zu bremsen. Unbewusste Ersatzhandlung nennt man das in der Psychologie. Warum schließen Sie denn jetzt Ihren Kragen hier? Hören Sie, Herr Schwing, Sie gehen vielleicht ein bisschen ein zu weit. Ein guter Schriftsteller ist nichts anderes als ein Verhaltensforscher. Meine Geschichte rundet sich ab. Ja, das freut mich. Auch für Ihr Konto. In ein paar Wochen haben Sie dann vielleicht einen Eingang von 4.000 Mark. Naja, aber aller Voraussicht nach wird mir die Geschichte nicht gefallen. Jedenfalls möchte ich es nicht sein, der Ihnen die zweckdienlichen Angaben gemacht hat. Ach, Sie meinen die Praktiken bezüglich der Putzfrau? Keine Angst. Solche Informationen werden immer vertraulich behandelt. Wiedersehen, Herr Paul. Ja, Wiedersehen. Zigarre zum Abschluss? Mhm. Sag mal, wann beginnt eigentlich eine strafbare Handlung? Was? Wann eine strafbare Handlung beginnt. In welchem Stadium der Planung, frage ich mich. Ja, solange du nicht mich fragst. Das tue ich aber. Ich bin Kriminalbeamter und kein Jurist. Ja, das weiß ich. Jonathan Schwing war neulich bei mir. Ach, der Schriftsteller? Mhm. Der wollte Tipps von mir. Für einen 100%igen Bankraub. Mich löchert er auch gelegentlich, ne, Material. Aus der Perspektive eines Polizeibeamten. Ja, ist ein netter Kerl. Ja, vielen Dank. Ja, dann und wann, dann finde ich etwas von meinen Informationen in seinen Geschichten wieder. Ja, aber es war diesmal anders. Ja? Ja. Ja, wie soll ich dir das sagen? Kennst du das Waschpulverpaket mit der Frau drauf? Die ein Waschpulverpaket in der Hand hat, wo eine Frau drauf ist mit einem Waschpulverpaket in der Hand? Ja, immer wenn ich auf dem Klo sitze, dann frage ich mich, wohin das führen soll. Man möchte eine Lupe nehmen. Ja. Sag mal, wie kommst du denn drauf? Tja, so doppelbürdig hat er es gemacht. Ein Kriminalschriftsteller schickt einen Kriminalschriftsteller zu einem Bankdirektor, der ihm Hinweise für einen perfekt inszenierten Raub geben soll. Du, das war richtig schwindelerregend. Man wusste nie genau, auf welcher Ebene man sich gerade befindet. Und ich, Idiot, gebe ihm tatsächlich einen Tipp. Du? Ja, ich. Also ich früh um 7 die Putzfrau reinlasse, später wieder raus, und dass ich anschließend allein in der Bank bin. Ja, das ist doch wohl so üblich. Es war so suggestiv. Ja, er will eben immer alles genau wissen. Ja, aufs Glatteis wollte er mich führen. Ist doch nicht verboten, Erich. Na gut, nein, ja. Wir haben einiges getrunken, aber es müsste doch möglich sein, dass ich mich verständlich mache. Er hat das fiktive Spiel von dem Bankdirektor, der mit einem Schriftsteller gemeinsame Sache macht, immer wieder auf sich und mich zurückprojiziert. In aller Unschuld. Ja, dann geht's ja. Mit aller vorgetäuschten Unschuld. Soll ich ihn vorladen? Nein. Nein, es war eben... Ja, was denn? Na ja, wie auf dem Waschmittelpaket, verstehst du? Nein. Er verschwand immer hinter sich selber. Oder hinter einer anderen Figur. Ich könnte gegen ihn erst vorgehen, wenn ich den begründeten Verdacht hätte, dass er es nicht literarisch, sondern kriminell meint. Hat er dich zu einem Verbrechen angestiftet? Nein, es war mehr so ein Lauern. Lauern auf meine Bereitschaft. Wie ein Fallensteller ist er vorgegangen. Moment mal. Ohne deine Mitwirkung wird aus seiner Idee keine Tat, wenn ich das richtig sehe. Er hat das geplante Verbrechen in seiner Geschichte exakt geschildert. Weißt du, er klopft mit dem Klopfzeichen der Putzfrau. Ich öffne, werde überwältigt, schließe den Tresor auf. Er verschwindet mit dem Geld und bringt mir die Hälfte, wenn die Gefahr vorüber ist. Und vorher habe ich eine völlig unzutreffende Täterbeschreibung gegeben. So deutlich ist er geworden? In seiner Geschichte. Dabei hat er mich so angesehen. Du guckst dir jetzt auch nicht wie immer, ne? Ja, wie gucke ich denn? Anders. Anders? Ja. Ich habe dir aber nur vorgemacht, wie er geguckt hat. Ich hoffe nicht, dass jemand von mir denken könnte, ich würde an so einer Sache teilnehmen. Ja, insofern hat er klug kalkuliert. Das denkt einfach niemand von dir. Also, bring du jetzt nicht auch noch diese falschen Töne rein. Ach, sieh mich doch nicht so entsetzt an, Erich. Wir sind ja ganz unter uns, wir sprechen von Mensch zu Mensch, nicht von Kommissar zu Bankdirektor. Du willst doch das, was du falsche Töne nennst, ja hören. Und ich will das begründen. Das verstehe ich nicht. Hör zu. Ohne dich könnte Jonathan Schwing planen, was er wollte. Es hätte keine Aussicht, Wirklichkeit zu werden. Es wäre nicht wert, dass du es mir gegenüber erwähnst. Ja, und? Du willst mich aushorchen. Ja, du bist ja verrückt. Genauso infam und doppelbürdig wie Jonathan. Du etwa nicht? Oh, also. Sei doch nicht gekränkt. Was habe ich denn getan? Habe ich den geringsten Verdacht geäußert, du könntest zusammen mit Schwing gegen das Gesetz verstoßen? Angelika, hör dir das mal an. Die Wespe macht den Bankdirektor zunehmend nervös. Er will sie töten. Es ist eine Ersatzhandlung. Sie symbolisiert verschlüsselt seine Hemmung, sich mit einem Eindringling zu verbünden. Der Kampf entbrennt. Batsch. Die Wespe ist immer noch da. Der Kriminalschriftsteller auch. Zwei Eindringlinge. Die Kruste der Redlichkeit bekommt Falten. Gut? Ja. Hast du schon die Zeitung gelesen? Ja, aber man darf natürlich die Wespe nicht überstrapazieren. Sie ist ja nur Objekt seines irregeleiteten Aktionismus, nicht mehr nicht. Es wäre verkehrt, sie zum Verbündeten des Schriftstellers hochzustilisieren. Der Verbündete des Schriftstellers ist ja der Bankdirektor. Nein. Doch. Der weiß das nur noch nicht. Das ist ja ein Prozess. Der Verbündete ist der Kriminalkommissar. Och, wer sagt dir denn sowas? Mein Instinkt. Nein. Diese Figur führe ich gar nicht ein. Die Handlung kommt mit zwei Personen aus. Und sie endet im imaginären Raum. Nein. Doch. Es ist unerheblich, ob sie es tun oder nicht. Glaub's mir. Die Psychologie der Tat ist viel wichtiger als die Tat selbst. Das Weglassen von Pointen ist literarisch viel bedeutungsvoller. Verstehst du? Der Bankdirektor dreht das Ding nicht mit einem Denker, sondern mit einem Täter. Ach, verzeih mir, aber spürst du denn nicht, dass ich damit ins Primitive abgleite? Wieso denn? Ach. Der Bankdirektor erkennt, dass der Schriftsteller ein großer Erfinder ist, stiehlt die Idee und sucht sich für die Vollstreckung eine Person von Tatkraft und Vertrauenswürdigkeit. Der Schriftsteller bietet ja nur Vertrauenswürdigkeit. Er weiß alles, aber er tut nichts. Der Bankdirektor nimmt als Komplizen seinen Freund aus dem Kegelclub, den Kriminalkommissar Hubert, der dann auch die Ermittlungen leiten wird. So leiten wird, dass nichts rauskommt. Das ist ja wirklich die platteste Form der Unterhaltung. Hier, lies. Was? Das ist doch haargenau deine Geschichte, nicht wahr? Ja. Preuß sagt aus, er habe geglaubt, die Putzfrau sei zurückgekommen, weil der Täter genauso geklopft hat wie sie. Das ist so beinahe unglaublich. Das ist sehr interessant. Ich habe gejubelt, als ich es las, Jonathan. Endlich einmal genug Geld, dachte ich. Eine 500.000. Ich liebte dich. Zwei Minuten lang liebte ich dich. Ich hatte ja schon die Sparflamme für ein großes Feuer gehalten. Aus dem Dichter war ein Täter geworden. Eine Konstruktion war Wirklichkeit. Du hast dich nicht damit zufrieden gegeben, ständig Dinge zu beschreiben, die nicht gemacht werden. Glaubte ich. Bis ich las, dass der Überfall heute Morgen gegen 8 Uhr stattgefunden hatte. Und um 8 Uhr hast du im Bett gelegen, deinen Kakao getrunken und das Exposé für deine Geschichte entworfen. Ich bin richtig abgestürzt. Sprich doch bitte weiter, das ist eine interessante Dimension. Sie müssen dir zumindest etwas abgeben. Ja, das ist der gängige Gesichtspunkt. In meiner frühen Schaffensperiode habe ich auch so konstruiert. Ich fürchte allerdings, dieses Verbrechen ist perfekt. Was mich nicht wundert, denn es ist ja von mir. Du sollst nicht dichten. Du sollst aufwachen. Das ist Wirklichkeit, was die da gemacht haben. Ich werde in der Tat Schwierigkeiten haben, diese Geschichte zu verkaufen. Die Redakteure werden mir sagen, dass ihnen das alles sehr bekannt vorkommt. Ja, das ist es. Der von mir erfundene Schriftsteller bekommt seine Geschichte nicht verkauft. Das ist eine wunderbare Pointe. Jonathan, komm doch einmal aus dir heraus, ja? Sieh mal, die Welt, die ist hier. Das ist ein Tisch. Dort ist ein Apfelbaum. Und das hier bin ich. Der Kühlschrank dort kann nicht mehr repariert werden. Das Telefon ist gesperrt. Wir haben die Rechnung nicht bezahlt. Einen deiner Literaturpreise wollte die Oberpostdirektion als Zahlungsmittel nicht akzeptieren. Aber unser Auto fährt noch. Setz dich rein, fahre zur Bank und mach Preuß Angst. Das ist kein dummer Gedanke, du. Nicht wahr? Ja, aber dann wird ein Roman draus. Und man muss sich auch fragen, was Preuß zu befürchten hat. Nein, deine Idee trägt nicht, Angelika. Ich will dir auch erklären, warum. Der Schriftsteller muss befürchten, als Täter entlarvt zu werden. Ja? Warum bist du so entgeistert? Der Bankdirektor braucht ja nur zu leugnen, dass der Schriftsteller ihm die Idee für das Verbrechen geliefert hat. Und dann habe ich ihn überfallen. Bitte, hier. Wo steht es? Lies doch. Etwa 1,70 groß, schlanke Gestalt, Gesichtsmaske, ne? Das könnte ich gewesen sein. Ja. Seine Dimension, die ich bisher noch gar nicht ins Auge gefasst habe. Ach, das muss ich mal durchspielen. Also, die Ausgangsposition. Der Bankdirektor sagt, ja, der könnte es gewesen sein. Wie komme ich da wieder raus? Angelika, was? Na, siehst du, das weißt du auch nicht. Morgen. Morgen. Ich möchte überziehen, wenn es geht, ja? Ja, einen Moment, bitte. Bitte. Herr Preuß? Ja? Herr Schwing möchte schon wieder überziehen. Ach, du liebe Zeit. Naja, lassen Sie mal alles hier. Schicken Sie ihn rein. Bitte, Herr Schwing. Dankeschön, ja. Guten Morgen, Herr Preuß. Morgen, Herr Schwing. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ach, dass Sie verletzt wurden, das habe ich ja gar nicht gewusst. Bitte? Dass Sie... Ach so, ja. Na, es ist ja jetzt nur noch eine Schramme, alles halb so wild. Ja, Sie wollen schon wieder das Konto überziehen, Herr Schwing? Ja, um 500 Mark, wenn es geht. Nächste Woche werden 4.000 eingehen, Sie wissen ja... dass ich Sie da nie beschwindle. Natürlich nicht. Ja. Kommen denn die Ermittlungen der Polizei voran? Oh, wissen Sie, es gibt ja keine brauchbaren Spuren. Handschuhe, Maske. Praktisch kann es jeder gewesen sein, der mittelgroß und schlank ist, ne? Seine Stimme habe ich nicht gehört. Er hat mich zum Tresor, gestikuliert. Aha. Dann könnte es zum Beispiel auch ich gewesen sein. Sie? Ja. Theoretisch ja. Aber als Bankdirektor kennt man ja seine Kunden. Übrigens, ich habe Kommissar Huber nicht mal was von unserem Gespräch von neulich erzählt. So abwegig wäre ein konkreter Verdacht. Ach, da sehe ich ihn übrigens gerade aus dem Wagen steigen. Er will mich noch mal vernehmen. Sie sind mir noch nicht böse. Herr Schwing, wenn ich zum Ende komme. Aber bitte schön. Ja? Also die 500 Mark Überziehungskredit, die sind bewilligt. Dankeschön. Ach so, ja. Übrigens, Herr Schwing, Ihre Geschichte. Also, ich würde die Geschichte etwas abändern. Ja? Das könnte Sie doch unnötig in Verdacht bringen, meine ich, oder? Ich meine, wenn das einer von der Polizei liest, dann macht es womöglich Klick. Ja, das habe ich bedacht. In meiner neuen Version kommt der Schriftsteller gar nicht mehr vor. Das ist vernünftig. Was haben Sie mit der Geschichte auch zu tun? Ne? Eben, ja. Nicht mal ein Schriftsteller, der einen Schriftsteller erfindet, hat damit etwas zu tun. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Hubert. Und auf Wiedersehen. Ich will da nicht stören. Wiedersehen, Herr Schwing. Was wollte denn der? Oh, 500 Mark. Wie? Überziehungskredit. Was dachtest du denn? Na? Immer noch Angst? Naja, so ganz wohl war mir nicht, als ich hörte, dass er bei dir ist. Walter, er ist Schriftsteller. Viel zu gescheit, um auf geradlinige Gedanken zu kommen. Weißt du, seine Verachtung für alles Einfache ist so groß, dass er das Einfache auch in der Wirklichkeit ignoriert. Einstein, der soll ja auch Schwierigkeiten gehabt haben mit dem Einmaleins. Er war zu sehr mit der Relativitätstheorie beschäftigt. Na, bei dir alles klar? Anneliese hat sich nach dem Sinn meines frühen Spaziergangs erkundigt. Und? Na, weiter nichts. Ach so, ja, doch. Wieso ich im Sommer Handschuhe trage? Was hast du gesagt? Weil es früh vielleicht noch kühl ist, habe ich gesagt. Aha. Und Ella? Die hat mir arglos die Beule verarztet. Walter, wir können in aller Ruhe in die Zukunft blicken. Weißt du, was allerdings sehr merkwürdig war? Hm? Es fiel mir erstaunlich schwer, diesem armen Kerl von einem Schriftsteller nicht die 500 Mark zu schenken. Aber für diese Verhaltensweise hätte er dann bestimmt eine psychologische Erklärung, wenn er eine Geschichte daraus machen wollte. Naja, wir müssen ihm halt den Gedanken dankbar sein. Nicht auffallen, weißt du, dieselben Autos, dieselben Häuser, ja, dieselben Frauen. Bis Gras über die Sache gewachsen ist. Neue Geschichte? Ja, ich kann ja bei der Dichterlesung in der Sparkasse nicht nur mit den alten Sachen kommen. Sag mal, es macht dich nicht nachdenklich, dass Preuß urplötzlich das Honorar von 200 Mark auf 500 Mark erhöht hat? Nö, wieso? Ist doch schön. Ach, nicht vielleicht der verstohlene Ausdruck schlechten Gewissens? Es wurde annähernd 1 Million geraubt, Angelika. Nein, nein. Und außerdem, ich habe wirklich keine Lust mehr, über eine neue Version von Information für einen Bankraub nachzudenken. Ich arbeite am Thema betrügerischer Warentermingeschäfte. Ach ja? Ja, ja, ja. Allerdings bin ich dabei auf die Information eines Devisenhändlers angewiesen. Ich habe mich mit ihm verabredet. Konzept habe ich auch schon. Aber nicht verraten. Bitte? Ich meine, nicht, dass du glaubst, Informationen zu bekommen und in Wirklichkeit gibst du welche. Ja, ich muss ihm doch die Ausgangsposition meiner Idee schildern. Sag mal, hast du eigentlich... Ja? Was denn, Angelika? Hast du nicht wenigstens gehofft? Ja, wenigstens gehofft, dass Preuß darauf eingeht. Ich verstehe nicht. Na, das war doch keine Geschichte wie jede andere. Oder hast du gar nicht gemerkt, dass du ein Irrgarten warst, dem es keinen drinnen gibt? Und dass es eigentlich auch für dich keinen drinnen gegeben hätte? Wenn du dich richtig verstanden hättest. Ach, die Hauptsache ist, meine Leser verstehen mich, Liebes. Ich möchte dich auch verstehen. Bitte? Nichts. Schreib nur weiter. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.